Die Norddeutsche Rundfunk AG, abgekürzt NORAK genannt, hat nicht nur einen schmissigen Marsch als Erkennungsmelodie. Einem ihrer Reporter wird das Glück zuteil, Zeuge eines äußerst peinlichen Zwischenfalls bei der Schiffstaufe des Panzerkreuzers Deutschland zu werden.